das finde ich, sollten wir doch gleich aufgreifen, wie Sie mich begrüßen. Ja, das ist auch so gedacht. Also wir stellen fest, Horst Mahler begrüßt mich Heil Hitler. Heil Hitler Friedmann. Das ist jetzt noch nicht auf dem Band. Der machen ja, das, das ja? Ist Ihnen recht, dass wir das schon lernen. Ja, das hat er vereinbart. Genau. Richtig. Ich sagen Sie dann nochmal Heil Hitler? Ja, gerne. Heil Hitler, Herr Friedmann. Mir geht es gut. Das sehen Sie vielleicht. Wann müssen Sie wieder in den Knast? Wann ich wieder muss, weiß ich noch nicht. Steht noch nicht fest. Im Augenblick ist mal alles auf. Wie war das denn so für Sie, so im Gefängnis? Ach, wissen Sie, das ist eine Zeit, wo man Dinge tun kann, zu denen man sonst nicht mehr kommt. Das ist sehr nützlich. So gesehen haben Sie eigentlich eine Sehnsucht, da nochmal hinzukommen. Also können Sie richtig produktiv sein. Also ich habe andere Sehnsüchte. Insofern liegen Sie da mit Ihren Erwartungen etwas falsch. Naja, wenn Sie gerade gesagt haben, da kann man endlich Dinge tun, die man sonst nicht tun kann. Ja, das ist eine Feststellung. Das heißt aber nicht, dass ich Sehnsucht danach habe. Ich habe Sehnsucht nach dem Deutschen Reich. Und ach, ich dachte, Sie haben vielleicht Sehnsucht nach Liebe und nach Freundschaft und nach einem guten Dinge? Buch. Also, ich dachte einfach, dass Sie noch Blut in den Adern haben und Lust haben auf das Leben. Also wenn Sie sagen, deswegen wir kommen schon noch andere Dinge als das Deutsche Reich in den Kopf. Sie fragen, was man unter Leben versteht. Ich verstehe ein Leben, die Freiheit als Leben. Und dazu gehört eben die Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches. Und dann sind wir wieder frei. Und Sie sind doch ganz schön frei, oder? Meinen Sie? Wenn ich was sage, ich habe eine Frage gestellt. Sie zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Herr Hitler Friedmann, bringt mir das sicherlich wieder eine Anklage ein. Sie können sicher sein, dass Ihnen das eine Anzeige gibt. So frei ist man in diesem Land. Na gut, Sie wissen aber, auf was Sie sich einlassen. Das Land hat ja keine Geheimpolizei oder Geheimgesetze. Sie können sich entscheiden, einen Rechtsbruch zu begehen, dafür Konsequenzen zu tragen. Das ist kein Rechtsbruch, weil das ist kein Recht, dass es das verbietet. Das ist nicht der Wille des deutschen Volkes, sondern der Fremdherrschaft. Erkennen Sie denn das Grundgesetz an? Nein. Erkennen Sie irgendwelche Gesetze Deutschlands an? Na sicher, die deutschen Reichsgesetze. Sie sind nur im Augenblick nicht wirksam, weil ein Fremdherrschaft sich darüber gesetzt hat. Wer sind die Fremden? Na, das ist die Judenheit. Ganz klar. Sie ist der Herr im Hintergrund über alle Herren. Der Jude trachtet danach, sich zum Fürsten seiner Herren zu machen. Trachtet danach, die Weltherrschaft zu erlangen. Das ist moralisch gar nicht zu verurteilen. Das ist eine Feststellung. Und die Frage, wie sich die Völker dazu verhalten, ob sie sich das gefallen lassen oder nicht, ist für mich die entscheidende Frage. Sie haben nicht das Gefühl, dass Sie einen Verfolgungswahn haben? Keineswegs, sehen Sie. Ich habe keinen Verfolgungswahn, sondern ich sehe die Dinge, wie sie sind. Was halten Sie von Juden? Das sind Menschen anderer Art. Und ich lege jetzt immer wieder Wert auf die Feststellung, wenn man Mensch sagt, muss man auch die Doppelnatur des Menschen sehen, so wie es Churchill gesagt hat. Und die Juden haben eine heilsgeschichtliche Aufgabe, die Martin Buber, ein bekannter Jude, sehr klar formuliert hat. Die Judenheit ist das Nein zum Leben der Völker. Und deswegen, das ist alles zu kompliziert. Nein, ich bin nicht so gut, dass Sie kompliziert finden, sondern das, was ich zu sagen habe. Ja, aber ich möchte es ja verstehen. Es hat ja keinen Sinn, dass wir reden und ich verstehe Sie nicht. Das ist ja doof. Ich möchte reden. Also noch einmal, meine Frage, und warum zitieren Sie immer anderen? Zitieren Sie sich doch mal selbst. Also, wir brauchen doch nicht Churchill und all das. Sie sind doch ein Maler, ein kluger Mann, wie Sie von sich annehmen. Friedman braucht Churchill nicht. Aber die Völker vielleicht doch. Ich lese Churchill. Der Konflikt zwischen Gut und Böse, der unaufhörlich in der Menschenbrust fortlebt, erreicht nirgendwo eine solche Intensität wie bei der jüdischen Rasse. Die Doppelnatur der Menschheit ist nirgendwo stärker und schrecklicher veranschaulicht. Mit der christlichen Offenbarung schulden wir den Juden ein ethisches System, das, auch wenn es vollständig vom Übernatürlichen getrennt wäre, unvergleichbar der kostbarste Besitz der Menschheit sein würde, wert die Früchte aller Weisheiten und Lehren zusammengenommen. Aus diesem System und diesem Glauben heraus wurde auf den Ruinen des Römischen Reiches unsere ganze existierende Zivilisation aufgebaut. Und es ist gut möglich, dass diese so erstaunliche Rasse dabei ist, ein anderes System von Moral und Philosophie zu produzieren, so böse wie Christentum gut war. Das, wenn es nicht aufgehalten wird, alles das, was das Christentum ermöglicht hat, für immer vernichten wird. Es scheint fast so, als ob das christliche Evangelium und das Evangelium des Antichrist dazu bestimmt waren, ihren Ursprung in demselben Volk zu haben und dass diese mystische und geheimnisvolle Rasse für die höchste Manifestierung sowohl des Göttlichen als auch des Teuflischen ausersehen war. So äußerte sich Churchill in einem Aufsatz, der veröffentlicht wurde in der illustrierten Sunday Herald vom 8. Februar 1920, daselbst auf Seite 5 unter der Überschrift Zionismus gegen Bolschewismus, ein Kampf um die Seele des jüdischen Volkes. Also noch einmal, was? Kommst du das denn schon unterstellen? Das ist eine Unterstellung, wenn ich Sie einen klugen Mann unterstelle? Sehen Sie, was sind Juden, was sind Deutsche, was sind Franzosen? Das sind eigentlich dumme Fragen. Jeder weiß, wenn wir über Juden reden, was damit gemeint ist. Ich nicht. Das ist vielleicht eine Folge dessen, dass Sie Jude sind und sich nicht so sehen können, wie wir Sie sehen. Wie sehen Sie uns denn? Ja, ich habe es doch gerade versucht. Ja, aber mit eigenen Worten, ja. Nicht viel spannender. Sie sind die Verkörperung eines Gottes, der nach unserem Verständnis Satan ist. Und Sie haben eine tragische Rolle in der Zersetzung und Verneinung des Lebens aller anderen Völker. Aber Sie wissen vielleicht auch aus Texten, die Sie vielleicht doch zur Kenntnis genommen haben, dass ich damit kein moralisches Urteil verbinde, sondern Goethe hat es gesagt. Jetzt sind wir schon wieder bei Goethe. Also wenn man Satan ist, ist es doch schon ein moralisches Urteil. Also Satan ist... Nein, das ist kein moralisches Wort. Sondern? Satan ist der Knecht Gottes. Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will. Was würden Sie am liebsten mit den Juden machen? Es gibt sie ja nun mal, ne? Ja, sehen Sie, ich will mit den Juden nichts machen. Ich will mit uns was machen, dass wir die Juden erkennen, wie sie sind, was sie sind. Und was machen Und dann wir? Sind sie machtlos. Wenn wir die Juden erkannt haben, verlieren sie ihre Macht über uns. Das ist das, was ich anstrebe, und da tue ich etwas. Und das ist immer nach der Definition der Juden Volksverhetzung. Ich verstehe, dass die Juden das bekämpfen. Ja, Frau Merkel ist doch nicht jüdisch. Nein, das ist aber ihre Marionette. Das ist ja das, was sie immer anstellen. Sie sind aber nicht meine Marionette. Das wird schwer darzustellen sein. Ne? Die Frage ist doch nicht, ob es darstellbar ist. Frage ist, ob Sie nicht vielleicht auch eine Marionette sind. Vielleicht gehören Sie ja in das Spiel, ne? dass man solche Leute... Es gibt Leute, die genau das so darstellen und interpretieren, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Nicht? Nur, Sie müssen nicht meinen, dass ich das dann für mich übernehme, als meine Überzeugung, und was die anderen für Überzeugung haben, das ist mir relativ klar. Sie haben das Gespräch mit Heil Hitler begonnen. Beschreiben Sie mir doch mal, wer ist für Sie Hitler? Was ist das für eine Figur? Hitler war der Erlöser des deutschen Volkes und nicht nur des deutschen Volkes. Und er ist als Erlöser von Satan dämonisiert worden, damit jeder Gedanke an den Erlöser ausgetilgt ist im Bewusstsein der Deutschen und der Welt überhaupt. Hitler hat, um jetzt Sie zu zitieren, das deutsche Volk und die Welt zu erlösen, 6 Millionen Juden umgebracht. Das sagen Sie. Ich sage, das ist eine Lüge. Und das wissen Sie auch. Auschwitz ist eine Lüge. Ja, sicher. Also Auschwitz als Konzentrationslager, Arbeitslager hat es gegeben, damit es da kein Vertun gibt. Aber die systematische Vernichtung der Juden in Auschwitz, das ist eine Lüge. Wo sind denn die 6 Millionen hin? Ja, wo kommen sie her? Bitte. Es gibt ja die Zahlen, die Juden selbst in ihrer Enzyklopädie veröffentlicht haben. Da waren die Juden vor der vermeintlichen Judenvernichtung etwa 14 oder 16 Millionen. Und danach waren es 16 Millionen. Ich frage, wo waren dann die 6 Millionen? Erst allmählich, seit 1958 geht das. Also es sind keine Juden vergast worden? Nein. Es sind keine Juden umgebracht worden? Das habe ich nicht gesagt. Also in den Konzentrationslagern wurden Juden nicht vergast? Nein. Das ist eine Lüge. Sagen Sie mir mal, oder andersrum, erzählen Sie mir doch mal ein bisschen was von Ihrem Vater. Sie, es ist nicht mein Anliegen, etwas über meinen Vater zu erzählen. Fragen Sie mich, was Sie wissen wollen. Ich kann Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater gewesen? Ja, es war ein gutes Verhältnis. Eine heile Familie in einer scheinbar heilen Welt. Und ich denke an ihn zurück, voller Liebe. Es war ein Mann, der Hitler nahestand, ne? Der Hitler geliebt hat, bis an sein Lebensende. Ihr Vater brachte sich um, ne? Er ist freiwillig aus dem Leben geschieden, ja. Hat Sie das irgendwie berührt, im Sinne von, dass es Sie... Also, was passiert mit einem Sohn, wenn der Vater, da ist der Sohn gerade 13, sich umbringt? Was passiert da mit ihm? Das letzten Endes kann man vielleicht als ein Dritter beurteilen. Man selbst reflektiert das so nicht. Man hat eine Empfindung. Sicherlich. Hat er sie verlassen? Er war dann nicht mehr. Also, das ist auch gar nicht der Punkt. Wissen Sie, wir Deutschen haben eine Geschichte, die man uns raubt. Ich würde gerne über Horst Mahler reden. Das ist ganz ehrlich. Sie sind doch der interessante Mann. Ich bin Deutscher. Ja, aber Sie sind ja ein sehr interessanter Mensch. Weiß ich nicht. Ich bin Sie haben doch gerade gesagt, Dritte sollen das beurteilen. Ich sag jetzt mal, Sie sind doch ein ganz interessanter Mensch. Ja, das bringt uns vielleicht auch unter. Und es ist ja auch, man möchte ja Menschen verstehen. Sonst muss man ja nicht mit ihnen reden, sonst kann man sich über sie reden. Vielleicht haben Sie Angst, sich selbst zu verstehen und reden deswegen am liebsten immer über die Deutschen statt ein bisschen über Horst Mahler. Nein, die Vorstellung hast du, aber gut. Ach, wenn Sie sagen, dass Sie, Sie sind ja jetzt mittlerweile fast über 60, ne? Ich bin demnächst 72. So, wenn Sie sagen, Sie haben über den Freitod Ihres Vaters nicht reflektiert, das ist doch bemerkenswert. Ja, das ist bemerkenswert. Bemerkenswert, finden Sie das nicht? Dass stattdessen reden Sie lieber über die Deutschen, über die Juden, über den Teufel. Wissen Sie, ich weiß oder glaube zu wissen, warum sich mein Vater umgebracht hat. Warum? Was glauben Sie? Er konnte die Niederlage des Deutschen Reiches und alles, was damit verbunden war, nicht verwinden. Er hat daran geglaubt, mit allen Fasern seines Herzens. Und für mich war es nicht ein guter Mensch, wie man sie heute so zahlreich trifft, sondern ein guter Mensch, ein gütiger Mensch. Führen Sie seinen Kampf weiter? Er hat in diesem Sinne nicht gekämpft. Er hat als Zahnarzt gewirkt und seine Pflicht getan. Und für mich ist natürlich dieses Ereignis ein Moment, über das reine berufliche Tätigsein hinauszugehen und für das zu kämpfen, wofür er auch gelebt hat, was ihn erfüllt hat, und vor allem gegen die maßlose Dämonisierung dieser Zeit und tiefen Süden, die man über uns kübelweise ausgeübt hat. Das hat Hitler den Krieg begonnen? Nein, er ist ihm aufgezwungen worden, regelrecht und systematisch. Aufgezwungen mag sein, aber begonnen hat er es oder nicht? Also, Sie sagen mit aufgezwungen, sagen Sie, wie es dazu kam, dass er den Krieg begonnen hat, aber hat er den Krieg begonnen? Sie, der Krieg als Schießkrieg hat begonnen mit den Massakern an Deutschen in Polen. Und das konnte kein Führer des Deutschen Reiches tatenlos ansehen. Und wenn er dann die völkerrechtlich gebotenen und erlaubten Mittel einsetzt, um dem Treiben ein Ende zu setzen, dann hat er legitim gehandelt. Aber diese Massaker waren ein Teil der Strategie Roosevelts und der Leute, die hinter ihm standen. Das waren jüdische, nicht nur Ratgeber, sondern Machthaber. Dann hatten sie den Krieg, den sie dem Deutschen Reich aufzwingen wollten, um diese Strahlkraft des Deutschen Reiches in den rauchenden Trümmern des Krieges zu verdunkeln. Das ist die Situation. Aber Hitler hat doch auf jeden Fall den Krieg verloren. Das Deutsche Reich hat den Krieg militärisch verloren. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass der deutsche Volksgeist siegen wird, so wie es Nachum Goldmann 1915, 1916 vorausgesagt hat. Genau das wird eintreten. Hat Hitler den Krieg verloren? Nein, Hitler hat ihn nicht verloren, das Deutsche Reich ist zusammengeschlagen worden. Aber, Entschuldigung, ja? Ich meine, Sie sind doch Jurist, auch wenn Sie nicht... Aber, Herr Friedmann, hat wenn Worte einen Sinn haben, habe ich die Frage klar beantwortet. Deutschland ist wehrunfähig gemacht worden. Das kann man sagen. Ja, sicher, es ist ein Krieg, der in dieser Phase der militärischen Auseinandersetzung vom Deutschen Reich verloren wurde. Und ich sage Ihnen, das ist die Voraussetzung dafür, dass der deutsche Volksgeist letztlich über den jüdischen Volksgeist siegen wird. Das ist so unvermeidlich, das ist göttliches Geschehen. Gott, das ist göttlich. Ja, das ist göttlich. Sind Sie ein Beauftragter Gottes? Ich bin in diesem Sinne in Gott. Er wirkt durch die Menschen, also auch durch mich, und ist da in der Welt. Sind Sie also auserwählt von Gott, die Judenfrage zu stellen? Nein, sehen Sie, die Juden halten sich für auserwählt. Ich habe Sie gefragt, ob Sie sich für auserwählt halten, die Judenfrage zu klären. Sie wollen konkret Fragen bekommen. In dieser Frage, in meinem ganzen Leben jetzt auseinandersetze, sage ich, ich bin berufen, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ich bin deshalb nicht auserwählt. Ja, aber berufen sind ja nicht viele. Ja, das ist ja der Punkt, nicht wahr? Viele sind berufen. Also wenige sind auserwählt. Ja, aber berufen ist doch schon ein bisschen mehr als fast alle anderen, ne? Ja, weil ich... Also ein bisschen auserwählt ist Horst Mahler. Wären Sie eigentlich gern Jude? Sind Sie traurig, dass Sie nicht Jude sind? Ja, sagen Sie doch mal, bitte, wie wollen Sie es haben? Soll ich Ihnen über den Mund fahren, so wie Sie es hier machen? Sie können es machen, wie Sie wollen. Nein. Also diese Friedmann-Masche verfickt werden. Ja, aber ich bin doch nicht an der Uni, ich muss ja nicht eine Stunde einen Vortrag von Ihnen machen. Nein, aber wenn wir hier ein Gespräch führen wollen, dann muss ich Ihnen sagen, halten Sie ab und zu mal die Klappe, damit ich auch zu Wort komme. Ach, wissen Sie, da bin ich ganz in Ihrem Klappensinn. Na bitte. Ja? Also dann hören Sie doch das mal an. Das mit der Berufung hat etwas damit zu tun, dass man sich qualifiziert, um sich mit einem Thema kompetent auseinanderzusetzen. Das ist ja auch die Auffassung von Beruf. Wir haben keine Jobs, Deutsche haben Berufe. Und ich habe mich für diese Auseinandersetzung, so gut es ging und so gut ich es verstehe, qualifiziert. Das heißt, Sie sind trotzdem qualifizierter als viele anderen. Ich habe mich mit diesem Thema intensiver beschäftigt als andere. Halten es nicht aus, ne? Das ist ganz blöd, wo wir uns jetzt befinden. Weil wenn Sie sagen, Sie sind berufen, dialektisch, und Sie kommen ja noch aus einer Zeit, wo Sie denken konnten. Dialektisch bedeutet, wer berufen ist, sind die anderen nicht berufen. Ist warum? Und da ist doch nicht gelaufen. Man mit jemandem, der nicht mehr denken kann, der nun mal vielleicht. Naja, also mich interessieren alle Menschen auf dieser Welt. Im Gegensatz zu Ihnen, streite ich ja nicht von erster und zweiter Qualität Mensch. Ja. Sind übrigens Juden so viel wert wie nicht Juden? Wissen Sie, Juden sind anders. Sie sind die Negation zu den anderen. Und insofern tragen Sie ein schweres Los. Deswegen wird Ihnen ja auch die Weltherrschaft versprochen als Kompensation. Sind Sie weniger wert oder nicht? Sind bei den Völkern. Sind Sie weniger wert oder nicht? Ja oder nein? Ich mache keine Wertunterschiede, sondern ich stelle fest, was Sie in dieser Auseinandersetzung Gottes in sich selbst sind. Wie man das bewertet, Sie sind notwendig. Und deswegen sage ich, Sie sind ein Teil von uns. Ich bringe immer das Beispiel. Sie sind ein gläubiger Mann. Ja, sehen Sie mal, wenn ich einen Gedanken entwickeln will, geht es immer dazwischen. Warum machen Sie das? Ich habe wirklich keine Ahnung. Dann bitte. Ich will Ihnen gerade sagen, was Juden für mich sind. So wie man also einen Entwicklungsgang bei einem Insekt sieht, das ist erst ein Ei, dann ist es eine Raupe, dann ist es eine Puppe und dann ein Schmetterling. In dieser Phase der Entwicklung sind die Juden ein notwendiges Moment, aber in ihrer Negativität. Und deswegen werden sie überall zu allen Zeiten gehasst und verfolgt. Das ist ein schweres Schicksal. Steht bei Jesaja. Weil sie die Gehassten gewesen sind. Die Deutschen hassen nicht Juden. Aber na sicher, die Deutschen sind Judenfeinde, weil die Juden Feinde der Deutschen sind. Ob das mit Hass verbunden ist, ist die Sache der jeweiligen Psychologie. Wären Sie gern Jude? Jude? Wenn ich ein Jude wäre, das wäre dann mein Schicksal. Und dann würde ich versuchen, mit diesem Schicksal meine Pflicht zu tun. Wären Sie gern Jude? Nein. Ich bin froh, dass ich Deutscher bin. Welchen Glauben haben Sie? Ich rede immer vom Glauben und Sie reden immer von Deutschen. Also die Antwort auf Jude, ich bin nicht gern Jude, ist, ich wäre gern Moslem, ich wäre gern Buddhist, ich wäre gern... Nach deutschem Verständnis sind die Völker, so sie Staaten sind, Gestalten Gottes. Und wenn ich also als Deutscher mich begreife, dann als Angehöriger des Deutschen Reiches, das ein Staat ist, und als dieser Staat eine Gestalt Gottes. Und dann diesen Gott glaube ich. Was ist das für ein Gott? Ein christlicher Gott? Sicher, er ist identisch mit dem christlichen Gott, der eben alles in sich befasst und nicht die Welt und die Menschen aus sich ausspielt. Nur ein auserwähltes Volk sich als Werkzeug zur Vernichtung aller anderen Völker ausspielt. Wie gehen Sie dann mit dem Papst um, den verstorbenen und den jetzigen Papst, der ausdrücklich sogar betont, dass der Katholizismus sich entwickelt hat aus dem Judentum und in Dankbarkeit die Koexistenz lebt? Sind das Verräter für Sie? Ist der Papst ein Verräter an Ihrem Glauben? Also ich würde sagen, die Juden haben es geschafft, die katholische Kirche restlos in ihren Machtbereich einzubeziehen. Ich meine aber, dass die katholische Kirche auch in der Zukunft eine noch größere Bedeutung haben wird, als sie je in der Vergangenheit hatte. Sie wird die Institution sein, die weltweit diese konfessionellen Gegensätze, Judaismus, Mohammedanismus, Christentum überwindet, aufhebt im hegelischen Sinne in einer Geisteserkenntnis, die uns frei macht. Die Wahrheit macht uns frei. Das gilt auch für die Juden. Das gilt für die Moslems. Ich werde Sie wieder unterbrechen. Bitte. Ungern, weil Sie meine Frage noch nicht beantwortet haben. Also noch einmal. Was ich gehört habe, ist, dass die Juden mittlerweile auch im Vatikan herrschen. Trotzdem. Der letzte Papst und der diesjährige Papst sind, was das Judentum angeht, auf einem ganz anderen Weg als sie. Sie loben, sie rufen ihre Mitgläubigen auf, jede Form von Antisemitismus aufzugeben. Es gab sogar ein Mea Culpa. Ist der letzte Papst und der jetzige Papst in ihrem Sinne ein Verräter an der deutschen Sache? Ja, ganz eindeutig. Und sie verraten Papst Pius XII., stellen ihn hin als den Stellvertreter, der es gewusst und hätte verhindern können. Und das wird sich zeigen, da es diesen Holocaust nicht gegeben hat, ist Papst Pius XII. Zu rehabilitieren. Er ist nicht der, der er scheinen soll, durch dieses Drama von Hochmut. Das ist eine Aufgabe, die katholische Kirche aufnehmen wird. Als ich jung war, sehr jung, waren Sie links. Stimmt der Satz? Also, dass ich jung war, stimmt. Ich war damals so 10, 12. Stimmt der Satz? Wissen Sie, die Bestimmung rechts, links ist eine alte Geschichte vom Standort dessen, der also vor dem Parlament steht und hat eine rechte und eine linke Hälfte. Daher kommt es. Ich bin immer nur der gewesen, der ich bin. Aber immer in Entwicklung. Und wenn jemand, der außen steht, sagt, das war rechts oder das war links, dann ist das die Sache des Betrachters, nicht meine Sache. War die RAF, was ihre Positionen angeht, dass die Juden des Teufels sind, waren Andreas Bader, Enslin, Meinhof auch ihrer Meinung damals schon? Ja, sicher. Nicht in dem Sinne, wie Sie es jetzt gerade ausgedrückt haben. In welchem Sinne? Sondern für uns war damals der Begriff der US-Imperialismus. Und jetzt sieht man klarer, was der US-Imperialismus ist. Und insofern, der Feind ist derselbe. Die Mittel, ihn zu bekämpfen, haben sich gewandelt mit Erkenntnissen, die aus diesem Prozess erwachsen sind. Ich frage nochmal nach, weil, wie gesagt, ich bin ja nicht so schnell bei meinem Text. Ich weiß, dabei. Sie haben Schwierigkeiten zu verstehen, aber das ist aber ich übe. Jüdische Art. Sie kann uns nicht verstehen. Ja, aber ich aber übe ja. Und dank Ihnen habe ich ja gute Chancen. Noch einmal, Sie sind jetzt auf den US-Imperialismus ausgewichen. Ich bin nicht ausgewichen, ich habe nur gesagt, wie es in unserer Vorstellung... Also wie habt ihr damals über Juden geredet? Ihr habt ja bestimmt darüber geredet. Ah, wir hatten ein Schuldgefühl gegenüber den Juden und waren peinlich berührt, als in Palästina, als wir da in diesem Lager der Fedayeen waren, die Fedayeen kamen mit Hitlerbildern und sagten, guter Mann. Aber das muss sich doch nicht peinlich berührt haben, wir mussten sich doch zu Hause gefühlt haben. Das ist doch Ihr bester Mann. Nein, sehen Sie, damals war ich noch nicht frei vom Bewusstsein, dass durch diese Lügen in uns gepflanzt worden ist, das Schuldgefühl. Das ist ein Problem. Diese ganze Geschichte bestimmt mein ganzes Leben. Und mein Leben ist nur zu verstehen aus dieser Geschichte heraus. Warum hatten Sie damals Schuldgefühl? Ja, wissen Sie, wenn man also uns Deutschen vorwirft, das Megaverbrechen schlechthin, begangen zu haben, ein ganzes Volk ausgerottet zu haben, systematisch, dann hat das für Deutsche eine große Bedeutung. Wir neigen dann zu Selbstvorwürfen. Also ich meine, ja. Sie waren ein erwachsener Mann, das haben Sie damals nicht begriffen. 20 Jahre danach hätten Sie doch auch diese Inspiration spüren müssen, die Sie das in den letzten Jahren spüren. Sondern es sind Fakten, die im Laufe der Jahrzehnte in mühsamer Kleinarbeit von den sogenannten Revisionisten zutage gefördert wurden, dafür sind sie ins Gefängnis oder werden ermordet. Und das sind Dinge, die sich dann erst ergeben haben. Das heißt, in der Zeit Bader-Meinhof war ein Antijudaismus, wie sie ihn heute vertreten, noch nicht ihr Bewusstseinsstand. Richtig. War er ein Bewusstseinsstand in der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, damit wir es wissen, wovon wir reden, in der Linken? Damals war das, was Sie jetzt unter Antijudaismus verstehen, der Antizionismus und die Kritik an der Politik Israels als eines jüdischen Staates im Verhältnis zu seinen Nachbarn. Das war uns präsent und insoweit sind wir dann auch in der Kritik an den Juden sehr weit gegangen für damalige Verhältnisse, muss ich sagen, weswegen ich dann praktisch in diese Entwicklung RAF eingetreten bin. Bei dem jüdischen Gemeindehaus am 9. November 1979 eine Plastikbombe, also Patix-Bombe gefunden wurde. Die kam aus den Beständen des Verfassungsschutzes. Und eine Gruppe, die ich kannte, hat sie dort deponiert, um gegen Israel zu demonstrieren. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Das ist der völlig falsche Weg. Mit unserer Vergangenheit können wir das nicht machen. So, das war für mich, und dann habe ich also meine Vorstellung entwickelt, wie man es machen müsste, und dann hat mein Gesprächspartner gesagt, wenn du das so weißt, warum tust du es nicht? Das war für mich praktisch, für mich zwingend der Befehl. Aber Sie sind nach Nordjordanien gegangen, ne, und haben sich bei den Palästinensern ausbilden lassen, zwar militärisch. Sicher, weil... Das spricht ja aber nun eher doch für so ein paar Plastikbömmchen, ne? Nein. Also, soweit ich weiß, hat man sich damals bis heute in diesen Ausbildungslagern wenn dann ausbilden lassen, paramilitärisch. Ja, selbstverständlich, auch mit dem Basteln von Bomben und so weiter, das gehörte mit zur Ausbildung. Ja, das war halten ja Sie Gewalt, halten Sie Gewalt für ein legitimes Instrument der politischen Auseinandersetzung? Notfalls als Bargeld im Zahlungsverkehr zwischen den Völkern, ja. Das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Sehen Sie. Halten Sie Gewalt für ein legitimes Instrument in der politischen Auseinandersetzung? In dem Sinne, und ich muss das sagen, weil Sie sonst wieder verdrehen. Ich verdrehe gar nichts, Sie sagen. Völker haben das Recht und die Pflicht zu Krieg und Frieden, wenn es um ihre Erhaltung und Entfaltung geht. Es gibt nun mal diese Gegensätze auch unter Völkern, und die werden letzten Endes, und das ist eben das Bargeld, gewaltsam ausgeführt, wenn alle anderen Mittel versagen. Halten Sie Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als ein Instrument, um ihre politischen Ziele durchzusetzen? Eindeutig nein, das habe ich begriffen. Nein, und nochmals nein. Sondern unsere Waffen sind geistige Waffen und die treffen. Und deswegen werden wir ja auch verfolgt, indem wir die Wahrheit sagen. Sie lächeln dabei, weil Sie wissen auch, warum Sie schmunzeln, wenn Sie so einen Satz sagen. So, interpretieren Sie doch mal. Ich habe ja nur gesagt, Sie werden es schon wissen, weil wenn ein Mensch schmunzelt, hat er einen Impuls, warum er schmunzelt. Warum Ihr Impuls ist, da sind Sie einfach viel weiter als ich. Sie sind ja auch ein, wie haben Sie gar nicht, ein Auserwählter, ein Berufener. Also ein Berufener, genau. Ein Berufener. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja, aber ich bin nicht berufen, deswegen kann ich dazu nichts das sagen. Das merkt man. Gut. Aber das heißt also, Sie verurteilen auch, sagen wir mal, Sie verurteilen zum Beispiel, wenn Nazis diesen Mann zusammengeschlagen haben. Sie kennen den Mann. Ich kenne diesen Fall und seinen Hintergrund nicht so genau. Ich verurteile eindeutig, wenn Menschen angegriffen werden, an der Gesundheit geschädigt oder am Leben, aus Gründen, die nicht mit Notwehr zusammenhängen. Moment, Notwehr, wann ist Notwehr? Na, wenn ich angegriffen werde, okay, und ich meine Haut wehren muss, das okay ist Notwehr. Ja. Aber es gibt nicht die politische Notwehr. Es gibt natürlich auch Fälle politischer Notwehr. Mhm. Völker handeln oft. Ich rede von Deutschland in Deutschland. Ich rede jetzt nicht vom Weltkrieg. Wenn in Deutschland Rechtsradikale einen Ausländer angreifen, dann verurteile ich das eindeutig so. Sie, ja? Wir sprachen, weil Sie beim Verurteilen sind, wir sprachen ja von der jüdischen... Aber lass mal drüber, wir sind in einer Notwehrsituation, an uns wird ein Seelenmord verübt. Ein Seelenmord, und das heißt auch, dass das Volk gemordet wird, das lebt aus der Seele. Das heißt, hätten Sie ein Recht auf Gewalt? Nein, ein Notwehrrecht mit den Waffen, die notwendig sind, das heißt, die notwendig. Gewalt würde geradezu die jüdische Position zementieren. Ach so, Juden brauchen die Juden. Das brauchen sie. Die Juden, was brauchen die Juden? Gewalt, um sich als Opfer wieder darzustellen. Ach so, das heißt, die Juden brauchen Nazis? Ja, in diesem Sinne, wie Sie es verstehen, um sich als... Da muss man ihnen dankbar sein. Ich sage doch, ich bin der Raupe dankbar, wenn ich Schmetterling geworden bin. Okay. Sagen Sie mal, weil Sie gesagt haben, es gab nicht den Holocaust und alles... Sind diese Bilder echt? Sie mögen echt sein, aber was sagt ein Bild? Das sind also fast verhungerte Menschen. Ja, die aus einem KZ befreit worden sind. Ja, das sagen ein Sie. Deutsches KZ. Das sagen Sie. Nicht? Hier hinten sehe ich Pferde, das ist möglicherweise ein Flüchtlingstreck. Hm. Möglicherweise hat man sie irgendwo gefangen genommen, um solche Bilder zu produzieren. Also Sie verneinen, dass es sowas gab, dass Juden in deutschen Konzentrationslagern waren, verneinen Sie auch? Nein, nein. Ich bin nicht blöd. So. Doch, da lässt sich streiten. Sie verneinen, dass Juden in so einem Zustand im KZ waren? Ja. Das verneinen. Also ich kann mal sagen, wissen Sie, also Bergen-Belsen beispielsweise, da gab es ja diese Berge von Hungerleichen, die dann mit einem Bulldozer in eine Massengrab geschoben wurden. Dieses Bild hat mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Also Sie müssen fragen, warum sind Sie in diesem Zustand? Wir hatten die Typhus-Epidemie, wir hatten den Hunger, nachdem alliierte Bomber alle Versorgungswege bombardiert hat. Und komisch nur, dass das deutsche Christen so nie aussahen. Die Musulmanen. Oh. Sehen Sie mal die deutschen Soldaten, nicht, die dann eben auch in Gefangenschaft verhungert sind. Die sahen auch so aus. Hm. Ich komme nochmal auf die Gewaltfrage zurück. Es gab ja in Ihrem Leben eine Phase, wo Sie gewalttätig waren. Gewalt unterstützt haben. Mhm. Gab es die? Richtig, das wissen Sie. Naja, man weiß ja nicht, was jüdische Propaganda ist. Also mittlerweile. In diesem Sinne kann ich Sie bestätigen. Ich habe jüdische Propaganda. Ne? Ich habe auch Schriften darüber verfasst. Und die Richter damals, waren die auch von Juden gelenkt? Ich bin nicht einer, der so direkt und krass von einer Verschwörung ausgeht. Die wissen, was sie zu tun haben. Das ist der Problem. Ja, gut, okay, aber da sind doch die Juden wieder im Hintergrund. Das sind ja selbstverständlich, die sind überall im Hintergrund. Überall. Ne? Und sie zeigen sich ja dann auch, wenn zum Beispiel Meister ein falsches Wort sagt, aber zusammen geprüft wird. Ja, das ist die jüdische Herrschaft. Die Sprachpolizei, die Gedankenpolizei, die allgegenwärtig ist. Das ja, ist aber die ist ja nicht nur jüdisch. Ich meine, das ist ja schon faszinierend, ne? Dass diese paar Juden. Weil, das ist nicht die Frage der Zahl. Hm. Ist die Frage dessen, was sie im heilsgeschichtlichen Geschehen sind. Das war aber das Kleinste. Ich sage Ihnen, Sie wären gerne ein Jude. Ich spüre das. Sie ärgern sich, dass Sie nicht als Jude geboren sind. Wenn Sie mich fragen, nicht, also diese Bewunderung, da ist doch sehr viel Bewunderung. Ne? Wie ja, das. Ich bewundere die Juden. Ja, ja. Aber trotzdem möchte ich keiner von Ihnen sein. Ja, ja. Aber Sie haben eben gesagt, Herr Mahler, wenn ich eine Frage stelle, wären Sie ein Jude, dann würden Sie Ihre Pflicht tun. Ja. Was wäre denn dann Ihre Pflicht als Jude? Das, was ich in meiner Position als Jude erkenne, was einen Fortschritt bewirkt im Bewusstsein der Freiheit. Das ist der Gang Gottes durch die Welt zu sich selbst. Das ist meine Pflicht und die hätte ich in jeder Position, wenn ich sie denn erkennte, tun würde. Das hieße, sich anders zu verhalten als die Juden, von denen Sie sprechen, nicht, was im Hintergrund. Ich weiß ja, wenn ich Jude wäre, Herr Friedmann, dann würde ich für mein Volk, das Jüdische, etwas tun, einen Schritt hin zur Wahrheit, denn das gilt für alle. Die Wahrheit wird uns frei machen. Und ich ersehne den Tag, dass Juden in nennenswerter Zahl mit Namen und Hintergrund aufstehen und sagen, wir haben einen psychologischen Krieg geführt gegen das deutsche Volk und alle Völker. Mit dieser Lüge werden ja alle Völker gegeißelt. Und wir wollen damit Schluss machen, weil wir erkannt haben, der Weg Gottes ist nicht der Weg der Lüge. Sie argumentieren wieder mit Gott. Ja. Deswegen muss ich darauf zurückkommen. Was hat Gott für eine Bedeutung bei Ihnen? Er ist alles. Er ist Geist, er ist in uns und wir sind in ihm. Und Sie wissen ganz genau, was Gott will. In dem Moment, in dem ich lebe und ich mich bemühe, zu erfassen, wo der Entwicklungsstand angelangt ist, dann weiß ich auch, was Gott will. Gott will, dass das Deutsche Reich wieder aufersteht und den Judaismus überwindet. Aber das ist der Punkt. Aber wenn Sie sich zubilligen, da kann man ja streiten, dass Sie wissen, was Gott will. Mhm. Gott ist erkennbar. Aber warum können denn andere nicht auch wissen, was Gott will? Also ich rede jetzt nicht von Judengott behüte. Andere Christen, die das anders sehen als Sie. Warum können denn andere nicht sagen, Gott will, so wie Sie das für sich vereinnahmen? Und kommen zu einem ganz anderen Ergebnis als Sie. Also wissen Sie mehr als andere? Möglicherweise. Ich weiß sicherlich mehr als viele, die sich mit diesen Fragen überhaupt nicht beschäftigt haben. Aber ich weiß, es gibt Leute, die haben sich damit auch beschäftigt. Also kommen Sie, Sie sind ja nicht der Einzige. Nein. Viele Menschen beschäftigen sich mit Gott und Theologie und bei allem Respekt, aber hallo, da sind Sie ja nicht der Einzige, oder sind Sie der Einzige? Das weiß ich nicht, ob ich der Einzige bin. Aber Sie schließen es nicht aus. Ich schließe es nicht aus. Und zwar, jetzt kann ich Ihnen sagen, aber hallo, Herr Mahler! Wollen Sie sich das hören? Nein, aber ich bin ja erstaunt. Sie schließen nicht aus, der Einzige zu sein. Ich komme immer wieder darauf zurück. Ich glaube, Sie sind neidisch darauf, dass Sie nicht Jude sind. Ich meine, wieso? Nein, im Gegenteil, das ist aber das, was Sie hier unterstellen. Zu glauben, man schließt, also ich schließe das für mich persönlich völlig aus, zu wissen, die Wahrheit. Lassen Sie mich mal noch eine ganz wesentliche Ergänzung meiner Antwort geben. Das ist nämlich der Punkt. Nicht so, wie sich die Menschen bisher anhand der eigenen Bücher, Tora, Bibel, das Neue Testament mit Gott beschäftigt haben, ist das Entscheidende, sondern wie es Hegel getan hat in der deutschen Philosophie. Und das war die Frucht der ersten Haftzeit, die ich 10 Jahre ja absolviert habe. Da konnte ich mich in Ruhe mit diesem Ding beschäftigen. Und ich frage mich, wer hat diese Gelegenheit... Vielleicht sollten Sie mal Schopenhauer lesen. Ja, na und, was bringt mir das? Ich lese Schopenhauer. Zitat: Die Judenreligion ist die roheste und schlechteste unter allen Religionen, besteht bloß in einem absurden und empörenden Theismus und läuft darauf hinaus, dass der Herr, der die Welt geschaffen hat, verehrt sein will, daher er vor allen Dingen eifersüchtig, neidisch ist auf seine Kameraden, die übrigen Götter. Wird denen geopfert, so ergrimmt er und seinen Juden geht's schlecht. Alle diese anderen Religionen und ihre Götter werden in der Septuaginta Greuel geschimpft. Aber das unsterblichkeitslose, rohe Judentum verdient eigentlich diesen Namen. Dass dasselbe die Grundlage der in Europa herrschenden Religion geworden ist, ist höchst beklagenswert. Denn es ist eine Religion ohne alle metaphysische Tendenz. Während alle anderen Religionen die metaphysische Bedeutung des Lebens, dem Volke, in Bild und Gleichnis beizubringen suchen, ist die Judenreligion ganz immanent und liefert nichts als ein bloßes Kriegsgeschrei bei Bekämpfung anderer Völker. Und an anderer Stelle? Der ewige Jude Ahasverus ist nichts anderes als die Personifikation des ganzen jüdischen Volkes. Weil er an dem Heiland und Welterlöser schwer gefrevelt hat, soll er von dem Erdenleben und seiner Last nie erlöst werden und dabei heimatlos in der Fremde umherirren. So ist er doch heute diese heimatlose Völkerschaft, dieser Johann ohne Land unter den Völkern, auf dem ganzen Erdboden zu finden, nirgends zu Hause und nirgends fremd. Behauptet dabei mit beispielloser Hartnäckigkeit seine Nationalität, ja, möchte eingedenk des Abraham, der in Kanaan wohnte, als ein Fremdling, aber allmählich, wie sein Gott es ihm verheißen, Herr des ganzen Landes waret, auch gern irgendwo recht fußen und Wurzeln schlagen, um wieder zu einem Lande zu gelangen, ohne welches ja ein Volk ein Ball in der Luft ist. Bis dahin lebt es parasitisch auf den anderen Völkern und ihrem Boden, ist aber dabei nichtsdestoweniger vom lebhaftesten Patriotismus für die eigene Nation beseelt, den es an den Tag legt durch das festeste Zusammenhalten, wonach alle für einen und einer für alle stehen, so dass dieser Patriotismus ohne Vaterland begeisternder wirkt als irgendein anderer. Das Vaterland des Juden sind die übrigen Juden. Daher kämpft er für sie wie für Heimat und Haus. Und keine Gemeinschaft auf Erden hält so fest zusammen wie diese. Daraus geht hervor, wie absurd es ist, ihnen einen Anteil an der Regierung oder Verwaltung irgendeines Staates einräumen zu wollen. Ihre Religion, von Hause aus mit ihrem Staate verschmolzen und eins, ist dabei keineswegs die Hauptsache, vielmehr nur das Band, welches sie zusammenhält, der Sammelpunkt und das Feldzeichen, daran sie sich erkennen. Demnach ist es eine höchst oberflächliche und falsche Ansicht, wenn man die Juden bloß als Religionssekte betrachtet. Vielmehr ist jüdische Nation das Richtige. Die Juden haben gar keine Konfession. Der Monotheismus gehört zu ihrer Nationalität und Staatsverfassung und versteht sich bei ihnen von selbst. Um dem ganzen tragikomischen Unwesen ein Ende zu machen, ist gewiss das beste Mittel, dass man die Ehe zwischen Juden und Christen gestattet, ja begünstige. Dann wird es über 100 Jahre nur noch sehr wenige Juden geben und bald darauf das Gespenst ganz gebannt, der Ahasverus begraben sein, und das auserwählte Volk wird selbst nicht wissen, wo es geblieben ist. Jedoch wird dieses wünschenswerte Resultat vereitelt werden, wenn man die Emanzipation der Juden so weit treibt, dass sie Staatsrechte, also Teilnahme an der Verwaltung und Regierung christlicher Länder erhalten. Denn alsdann werden sie erst recht con amore Juden sein und bleiben. Dass sie mit anderen gleiche bürgerliche Rechte genießen, heischt die Gerechtigkeit. Aber ihnen Anteil am Staat einzuräumen, ist absurd. Sie sind und bleiben ein fremdes, orientalisches Volk, müssen daher stets nur als ansässige Fremde gelten. Weshalb ist Hegel das entscheidende Christentum? Weil er den Geist Gott gedacht hat. Und zwar in reinen Gedanken. Das ist die Logik, die er entwickelt hat. Dass Gott der Widerspruch in sich ist, der Geist, der lebt. Der Widerspruch ist das, was das Lebendige ausmacht. Und da gehört das, was wir das Böse nennen, als Moment dieser Entwicklung hinzu. Wir haben einen Daumen, um begreifen zu können. Und das ist die Rolle der Juden. Aber andere Philosophen haben sie nicht so studiert. Da reicht ein Leben nicht aus. Aber sie hätten doch, anstatt sich mit den Juden die Zeit zu verschwenden, könnten sie doch, wenn sie solche Erkenntnisse haben durch das Studium der Philosophie, könnten sie doch auch andere Philosophen lesen und vielleicht kommen neue Erkenntnisse auf sie zu. Ist das nicht alles ein bisschen sehr eindimensional? Ich meine, es gibt ja wirklich noch andere. Vielleicht solche, die ihre Wahrheit bestätigen, weiß ich nicht. Aber für einen ernstzunehmenden Menschen reicht es doch nicht aus, ein Guru zu finden. Sehen Sie, das ist eben der Missverstand, dem Leute anheimfallen, die Hegel nicht wirklich gelesen und studiert haben. Ja, ich glaube, Sie sind da falsch. Nein, lassen Sie. Ich weiß, Sie studieren Philosophie neuerdings auch, nicht wahr? Das ist vielleicht ein faszinierendes Thema. Hegel ist nicht jemand, der etwas lehrt. Hegel ist jemand, der etwas zeigt, was jeder in sich hat, wenn er denkt. Was in einem Gedanken enthalten ist. À la Bonheur. Der Franzose sagt dazu, à la Bonheur. Mich interessiert nur, warum Sie stehen. Man könnte jetzt polemisch sein, stecken geblieben sind. Und wenn Sie gemerkt haben, was Ihnen die Philosophie bringt. Das ist Ihre Interpretation schon wieder. Deswegen habe ich ja das eingeräumt. Stehen, stecken geblieben, polemisch. Aber warum machen Sie nicht weiter, wenn Sie gesehen haben, was das Ihnen bringt? Haben Sie Angst davor, dass Sie jetzt einem Philosophen begegnen könnten, der plötzlich dieses Gedankengebäude wieder zusammenbringt? Also in Ihrer Frage stecken so viele unzutreffende Unterstellungen und Voraussetzungen, das kann ich einfach nur so zurückweisen. Ich habe mich natürlich nicht nur mit Hegel beschäftigt, aber man legt Philosophen anderer Denkart schnell beiseite, weil Hegel diese Art zu denken grundsätzlich und überzeugend kritisiert hat. Da können Sie halt einfach nicht mehr bei Schopenhauer stehen bleiben oder bei Kant. Sie sind, ja? Ich will Sie in einer Frage stellen. Sie wissen wirklich Bescheid. Sie wissen Bescheid. Worüber? Über das Leben, über Gott. Was heißt, ich weiß Bescheid? Ich bin ständig im Begriff, etwas dazuzulernen, etwas vielleicht auch zu korrigieren. Na gut, Sie wissen auf jeden Fall Bescheid über Deutsche und Deutschland. Sie wissen Bescheid über Juden. Sie wissen Bescheid über die Amerikaner. Also wissen Sie, ich bemühe mich, das zu verstehen, was in der Welt um mich herum vorgeht. Und dazu gehört auch einiges von dem, was Sie sagen, dass man da Bescheid weiß. Aber weiß man je genug? Naja, wenn man so autoritär und radikal zum Beispiel von einer Religionsgruppe als den Satan spricht, muss man doch Bescheid wissen. Ja, da hat man sich, glaube ich, auch sehr intensiv damit befasst. Da wissen Sie Bescheid. Und wenn ich jetzt die hegelische Sprache nehme, dann lasse ich das Wort Satan beiseite. Ja, sondern das haben Sie ja gesagt, es ist die Negativität. Ich brauche Hegel nicht. Ihre Sprache ist doch viel spannender als Hegel. Hegel kann ich nachlesen. Sehen Sie, die begriffliche Sprache von Hegel ist sehr viel klarer. Aber im Umgang mit Menschen, die mit diesen Dingen sich überhaupt nicht befasst haben, ist der Ausdruck Satan angemessen und richtig. philosophisch ist der Satan die Negativität, die absolute Negativität als Dasein eines Volkes. Würden Sie wollen, dass Deutschland wieder die Weltherrschaft hat? Deutschland hat die Weltherrschaft nie angestrebt, in dem Sinne, wie Sie es verstehen. Der deutsche Geist wird gefragt. Der deutsche Geist wird, das sagt nach Humboldt Mann, und da hat er recht, wird in der Welt herrschen, nicht die Welt beherrschen, denn der Geist macht frei. Was ist der deutsche Geist? Der deutsche Geist ist das Bewusstsein, und zwar das philosophisch geläuterte Bewusstsein, dass Gott nicht der Erhabene, der Eifersüchtige ist, der andere Völker vernichten will und sich zu diesem Werk ein Volk auserwählt, damit es die anderen umbringt, sondern wir sind in Gott und Gott ist in uns. Das ist Deutschland. Was ist das Deutsche Reich und was sind die deutschen Werte? Na, wir machen ja keinen Gottesstaat. Also, oder wollen Sie plötzlich einen Gottesstaat in Deutschland haben? Hallo, Islamisten! Also, deutsche Werte sind Gründlichkeit. Ah, ja. Verstehe ich die langsam da wirklich. Dass man den Dingen auf den Grund steht, ja. Dass man die Welt gut einrichten will. Was heißt das die Welt gut einrichten? Was ist die Welt gut einrichten? Ja, das ist eben eine Frage dessen, was man als das Gute erkennt. Ja, was ja? Ist die Welt gut einrichten, nach Ihrem Sinne? Zum Beispiel, dass nicht eine kleine Handvoll Plutokraten, ein Ausruf von Kutenhuber Kalergi, die Welt aussaugt bis zum Zusammenbruch, den wir möglicherweise gerade erleben. Wie wollen Sie das verhindern? Ja, indem man den Juden, den Plutokraten, den Wucher nimmt, indem man Kreditgewährung nicht mehr als private Kredite zulässt, sondern als eine wirtschaftspolitische Maßnahme staatlichen... Aber Herr Ackermann ist doch kein Jude. Wie bitte? Sie haben es doch richtig verstanden, auch wenn Sie... Herr Ackermann ist doch kein Jude. Nein. Die Juden haben immer auch Nicht-Juden zu ihrer Seite, dass sie immer sagen können, es sind doch gar nicht die Juden, es sind doch die... Ne? Aber eine sehr schlaue Karte, die Deutsche Bank der Juden, den Juden. Nein, Moment, das habe ich ja nicht gesagt. Sondern? Man lässt ein Bankinstitut gewähren, man kann aber jederzeit die Deutsche Bank niederkonkurrenzieren. Gut, das ist nicht stringent. Für jemanden, der gründlich denkt, ist das jetzt nicht stringent. Sie haben gesagt, man nimmt den Wucher weg, indem man den Juden das nicht gibt. Die meisten Staaten sind die Geldgeber, also Kredite nehmen Staaten auf. Die meisten Banken sind in ihrer Mehrheit wirklich nicht jüdisch, auch wenn man da den Größenwahn ihrerseits und die Paranoia verfolgt. Also das verstehe ich jetzt nicht. Sehen Sie, das steht schon bei Moses. Und du, jüdisches Volk, wirst zitieren Sie mir nicht bei Moses. Zitieren Sie doch. Und dann können Sie mich doch nicht allein etwas sagen. Damit wir uns verstehen, weil das jedes Mal passieren wird. Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Wissen Sie, was Moses gesagt hat, da unterhalte ich mich mit Moses. Moment mal, das ist ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt, den ich als Hausmaler bringe, indem ich sage, das ist ein Großteil des jüdischen Geistes. Mit eigenen Worten. Nein. Ich finde das doch spannend. Nein. Ich Sie kennenlerne. Also, wir sind doch nicht aus uns heraus in der Welt, sondern wir sind die Zwerge auf den Schultern eines Riesen dessen, was geworden ist. An geistiger Tradition, an Inhalten, an Erkenntnis. Aber dass Sie Moses zitieren, ist paradox. Entweder stehen Sie auf Moses, dann zitieren Sie ihn. Nein. Und wenn Sie meinen, dass Moses ein Teil der Teufel ist, dann zitieren Sie doch um Gottes Willen nicht die Teufel. Sehen Sie, Herr Friedmann, Sie haben keine Argumente, sondern nur die Unverschämtheit, Ihren Gesprächspartner ständig am Reden zu hindern. Wenn man mir selber sagt, weiß ich, dass ich eine Achillesferse treffe. Ja, gut. Das kann ich nicht zu lange. Nein. Wissen Sie, jeder kann sich überzeugen, wie es hier läuft, auch in den Fernsehshows. Ich frage mich immer, warum lassen die Leute sich das antun und fahren ihn nicht mal über den Mund. Jetzt sage ich Ihnen, warum ich Moses zitiere. Sie fragen mich, was ist die Judenheit für mich? Das ist eben genau dieses Prinzip. Und du wirst vielen Völkern leihen, aber von niemand wollen. Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete. Nun haben Sie ihn zitiert, aber meine Frage nicht beantwortet. Doch, damit habe ich sie beantwortet. Die meisten Geldleiher sind Christen. Das und nicht Juden und haben damit nichts zu tun. Ich habe sie nicht gezählt. Ich weiß nur, es gibt große und kleine, es gibt einflussreiche und dann habe ich vergessen. Also. Dann sehen Sie, jetzt weiß ich aus. Ja, ich weiß nicht aus, sondern ich meine, es ist nicht zu leugnen, dass die meisten Geldinstitute, die meisten Staaten, die Geldanleihen machen, nun mal jüdisch sind. Sehen Sie, das ist doch nicht Frage der Zahl, sondern der Macht. Ah ja, das und die jüdischen Banken haben die Macht. Das sind nicht nur Banken, das sind ja Geldsammelstellen ganz allgemein. Und die haben die anderen auch in Abhängigkeit. Das ist ja das jüdische Prinzip, immer im zweiten Glied die Fäden zu ziehen und der eigentliche Herrscher hinter den Herrschern zu sein. Aber das hört sich an. Das Praktische daran ist auch, dass das eine Aussage ist, die so nie nachprüfbar ist. Wissen Sie, weil stets alles, was dagegen spricht, immer eine Manipulation ist. Es ist immer eine Frage dessen, was man für Wahrheit hält. So. Das ist kein mathematischer Beweis. Eine Wahrheit bedeutet ja per se, dass es nicht so ist, was man da behält. Ich will auch gar nicht darüber streiten mit Ihnen, ob es so ist oder nicht. Ja. Für mich ist es das, so ist es, was mich noch motiviert. Dann interessiert mich, ich meine, die Juden sind ja aus ihrer Sicht schon schlimm genug. Das habe ich aber nicht gesagt. Sehen aber Sie mal, doch, wenn, gucken Sie mal, das ist also Herr Lahle, wenn jemand Satan sagt, dann ist das doch kein Kompliment. Einigen wir uns doch darauf. Ich bin ein Teil von jeder Kraft, die stets das Böse will, stets das Gute schafft. Das ist ein Kompliment. Okay. Also ein Verstehen dieser negativen Rolle, um das Positive zu existieren. Was halten Sie von Türken? Wissen Sie, wir haben mit den Türken ein Problem und wir werden es lösen. Was für ein Problem haben Sie und wie lösen Sie es? Zum Beispiel, die Türken sind selbst wohl eines der Nationen, die am frühesten das Opfer einer gewissen jüdischen Taktik geworden ist. Kemal Atatürk, der sich in Islam bekämpft hat, hat damit das jüdische Moment in der Türkei gestärkt. Ich habe mit großer Überraschung zur Kenntnis genommen, dass seit dem 16. Jahrhundert die Türken in der Türkei die Oberschicht bilden, überall die Fäden in der Hand hatten. Sie sind aus Spanien. Sie wollen sagen, die Juden, Sie sagen eben die Türken. Ja, das kann ich nicht trennen. Denn die Türken werden fremd beherrscht, so wie wir fremd beherrscht sind, durch die jüdischen Mächte. So, und wie lösen Sie das? Also Sie haben gesagt, das Problem der Türkei ist also, dass die Juden auch die Türkei beherrschen. Sie haben gesagt, die Türken haben ein Problem und ich will es lösen. Ja. Meine Frage war, was ist das Problem? Und Sie sagen also, das Problem der Türkei ist, dass die Juden dort herrschen. Ja. So, und wie lösen Sie es? Ja, die Türken sind dabei, dieses Problem aus ihrer Sicht und Interessenlage in der Türkei zu lösen, indem sie jetzt aufstehen gegen die sogenannten weißen Türken, die schwarzen Türken, das sind die islamisch geprägten Türken, gegen die weißen Türken, die säkular, das heißt jüdisch geprägt sind und die Oberschicht bilden. Was so, halten Sie von den Türken in Deutschland? Nix. Warum? Die gehören nicht nach Deutschland, die gehören in die Türkei. Warum? Das werden die Juden, werden es vielleicht auch einsehen, aber die Türken werden es einsehen, dass die Türkei ihre Heimat ist. Sie werden ihre Heimat. Warum? Warum können nicht ein paar tausende Türken, hunderttausende oder ein, zwei Millionen Deutsche? Wir reden von Millionen. Warum nicht? Ja, weil das nicht geht. Warum nicht? Weil das ist deutsches Territorium, das deutsche Volk und es geht halt immer nur, dass ein Volk in einem Raum sich selbst entfaltet und fremde Einflüsse dieser Art aus sich heraushält. Und was ist, sagen wir mal, mit 1,5 Millionen Osteuropäer, die hier leben, 2 Millionen? Also mein Prinzip ist, alle Ausländer haben wieder zurückzugehen dorthin, wo sie herkommen. Sie wissen, dass über 1,5 Millionen Deutsche im Ausland leben, die müssen wieder zurück nach Deutschland. Ich wäre froh, wenn die alle nach Deutschland zurückkehren. Müssen die zurückkommen? Man kann sie nicht zwingen. Wieso zwingen Sie dann die Ausländer hier wegzugehen? Ja, wissen Sie, also wenn in mein Haus jemand als Gast kommt, und dann bleibt, auch wenn es mein Wille ist, dass er wieder geht, dann werde ich dafür sorgen, dass er aus dem Haus rausgeht. Wie sorgen Sie dafür, wenn er nicht gehen will? Ja, das wird sich nicht zeigen. Nein, wie sorgen Sie dafür? Dass die Türken sehr wohl einsehen, dass die Türkei... Wie sorgen Sie dafür, wenn die nicht wollen? Die meisten Ausländer sind nicht weg. Wenn die Gesetze des Reiches nicht beachtet werden, dann hat das Reich die Macht, sie durchzusetzen. Wie? Wie mit allen notwendigen Mitteln. Das können sich überlegen. Also auch rausschmeißen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Das ist das klarste Recht eines jeden Volkes, Ausländer von seinem Territorium zu entfernen. Damit fängt nämlich die Souveränität an. Und das kann theoretisch auch jeder Deutsche machen. Nein, Ihr Verständnis nein, jeder nein, Deutsche, das nein, nein, nein, nein, nein, natürlich nicht jeder Deutsche, sondern das Deutsche Reich zu diesem Zweck muss unter anderem die Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches als Macht wiederhergestellt werden. Sonst geht es so wild zu wie hier, dass dann einzelne Deutsche meinen, dieses Problem auf diese Weise zu lösen zu müssen. Und das ist schlimm. Und das darf nicht sein, weil das fällt... No, dann macht es eben die Polizei, die den zusammenschlägt und rausschmeißt. Ne? Wie das im Dritten Reich war, oder die Gestapo. Nein, ich habe das nicht gelesen, dass jeder Deutsche zur Verteidigung des Reiches sich aufgerufen hat. Wenn er Ausländer sich auf deutschem Boden auch zusammenschlägt, dann nimmt er nicht die Interessen des Deutschen Reiches wahr, sondern handelt gegen das Deutsche Reich. Das Deutsche Reich beruht auf Recht und ethischen Grundsätzen. Meine Meinung nach, Rassengesetze Recht? Die sind von den Juden sehr begrüßt worden. Leo Beck zum Beispiel. Waren die Nürnberger Rassengesetze, ich rede nicht mit Leo Beck. Ja. Waren die Nürnberger Rassengesetze Recht? Das müsste man anhand der einzelnen Bestimmungen, was sie bedeuteten, machen Sie es, wenn von mir aus mit einer halben Stunde, am Ende frage ich Sie wieder, waren die Nürnberger Rassengesetze recht? Sie waren recht, denn sie waren der Wille des Deutschen Reiches. Also Sie unterstützen das? Ich sagte, das war recht. Würden Sie heute, dann frage ich es noch heute, würden Sie sich heute wünschen, dass es wieder Gesetze gibt, die, wenn ein Jude oder mit einem Nichtjuden verheiratet ist, dass diese Ehen annulliert werden? Nein, weil ich bin der Auffassung, aufgrund eines Erkenntnisschrittes, den das deutsche Volk mit dieser Vergangenheit, aufgrund dieser Vergangenheit jetzt tut, das keine Lösung mehr sein kann. Und das erkennen wir. Und deswegen sage ich klar und deutlich nein. Das heißt, Sie haben auch kein Problem, wenn ein Deutscher mit einem muslimischen Türken sich heiratet? Ich sage, ich habe da ein Problem. Aber lösen Sie das Problem? Das ist meine persönliche Auffassung. Alles Ihre persönliche Auffassung. Und wenn denn das Deutsche Reich der Auffassung ist, das ist hinzunehmen, das ist hinzunehmen. Sie sind ja nur Herr Mahler, nicht das Deutsche Reich. Sind Sie der Meinung, dass eine Ehe zwischen einem türkischen Moslem und einer deutschen Frau in Ordnung ist und rechtskräftig bleiben soll? Ich halte das für vertretbar. Was heißt das für vertretbar? Würden Sie es hinnehmen oder würden Sie es ändern wollen? Das hängt von den Umständen ab, wenn man zum Beispiel jetzt die Situation einschätzt. Bringt die Freiheit der Eheschließung, das war ja in der Geschichte immer eine heikle Frage, bei den Juden übrigens heute noch, die eine Eheschließung eines Israelis mit einer Deutschen nicht ohne weiteres zulassen. Es ist ein schwieriges Problem für jedes Volk. Und wenn ich zu der Einschätzung komme, das würde den Zersetzungsprozess fördern, kommen Sie zu dann würde ich sagen, nein. Kommen Sie zu dieser Einschätzung, es gibt in sechsstelligen Bereich mittlerweile solche Ehen. Beunruhigt Sie das? Das beunruhigt mich, in der Tat. Heißt aber nicht, dass ich diese Ehen auflösen lassen würde, wenn ich denn das zu bestimmen hätte, sondern muss man mit diesem Problem umgehen. Wie gehen Sie damit um? Menschlich. Geht Horst Mahler menschlich mit so einem Problem um? Ja. Ich würde also zum Beispiel das Bewusstsein fördern, dass solche Mischehen immer eine Gefährdung des deutschen Volkes sind und nach Möglichkeit oder bleiben sollten. Aber sie sind geschehen, das heißt, das deutsche Volk ist gefährdet. Wir reden ja von denen, die es getan haben, Herr Mahler. Ja. Also Herr Friedmann, damit wir uns allen für alle Mal verstehen. Ich bin für jegliche Maßnahme, die notwendig ist, um das Leben des deutschen Volkes als deutsches Volk zu sichern. Ich habe Sie ja verstanden. Ich möchte nur wissen, welche würden Sie hier anwenden? Nein, das kann ich jetzt hier so nicht beantworten, denn das ist dann die Frage, wie schätzt die Reichsregierung die Lage im Lande ein? Kann man das hinnehmen? Oder ist es eine Gefahr, die man anders nicht bewältigen kann, als durch Trennung und Ausweisung? Ah, also ist die Trennung doch eine Option? Ist eine Option, immer schon gewesen. Ist auch für Israelis immer eine Option. Nein, das stimmt einfach. Aber das ist wieder eine jüdische Lüge, ich weiß. Was machen Sie denn mit Europa? Fragen Sie doch, was Europa mit sich machen wird. Haben Sie gefragt, was machen Sie mit Europa? Europa wird die jüdische Herrschaft abschütteln und dann werden die Europäer. Was machen Sie mit Europa? Also es gibt jetzt die Europäische Union. Ich mache nichts mit Europa. Europa macht es mit sich. Sind Sie mit der Europäischen Union einverstanden? Nein, aber natürlich nicht. Das ist eine Veranstaltung, um das Deutsche Reich als solches auszuschalten. Das heißt, alle Regierungen, die nach Europa weitergegangen sind, sind Verräter des deutschen Volkes. Sie stehen unter einem Zugzwang. Ja, das interessiert mich nicht. Europa hat mit dem Deutschen Reich den Krieg verloren. Die Sieger, die eindeutigen Sieger dieses Krieges sind die Juden. So, und jetzt ist Europa in einem Zustand, dass sie der jüdischen Oberhoheit ausgeliefert sind, solange bis das Deutsche Reich... Nein, sie sind keine Verräter. Was denn sonst? Ja, sie müssen sie verkaufen doch deutsche Interessen, sagen also, sie gerade. Gehen wir mal jetzt zu diesen einzelnen Politikern, in Anführungsstrichen, den Vasallen. Die sind sicherlich Verräter, wenn man bei ihnen einen gewissen Wissensstand voraussetzen kann, bei vielen tue ich das. Viele sind aber auch nicht wissen. Gutmenschen. Glauben die jüdischen Lügen und deshalb sind sie keine Verräter. War Herr Schröder ein Gutmensch oder wusste der, was er tat? Als er zum Beispiel die osteuropäische Erweiterung zugesagt hat und mögliche Beitrittsgespräche mit der Türkei. Also wissen Sie, ich glaube, dass Schröder sehr viel wusste, was so seine einfachen Parteimitglieder nicht wissen. Und in diesem Sinne ist Gerhard Schröder, dem Anschein nach, ich müsste dann die Fakten prüfen, ein Verräter. Ja? Das gilt auch für die anderen führenden Politiker. die ja mit ganz bestimmten Dingen konfrontiert werden, Merkel, bevor sie ihre Amtstätigkeit aufnehmen. Müssen nach Amerika gehen und dann wird schon klar gemacht worden, was es bedeutet, dass Deutschland, das Deutsche Reich den Krieg verloren hat. Ne? Da wissen Sie Bescheid. Wie würden Sie das denn rückgängig machen wollen? Man kann nichts rückgängig machen, man kann es nur in die Zukunft hinein gestalten. Also Europa bleibt auch bei Ihnen im Deutschen Reich? Nein, sehen Sie, diese ganzen Verträge bis hin zu Maastricht sind für das Deutsche Reich nicht verbindlich, denn das Deutsche Reich hat sie nicht beschlossen. Das Deutsche Reich ist also zurück. Nein, nicht zurück, sondern wir gestalten die Zukunft Europas auf der Grundlage dessen, was heute unsere Interessen sind. Welche Grenzen hat dann Deutschland? Nationalstaaten in Europa sich als welche Grenzen hat dann Deutschland? Deutschland hat die Grenzen, sagen wir mal, von 1871, 1937, ich könnte das ausrufen. Was dann letzten Endes realisiert wird, ist eine Frage der Macht. Das Recht ist eindeutig auf der Seite des Deutschen Reiches, dazu gehören die von Polen annektierten Gebiete, dazu die gehören sie von Russland. Ne? Ja, ist ja verständlich. Und von Russland auch. Ja, wenn es denn überhaupt möglich ist, im Interesse einer das Leben sichernden Politik. Aber die sagen, das wollen wir nicht mehr rückgängig machen. Müssen sie es dann kriegerisch holen? Wenn sie die Macht hätten? Es gibt das Recht zu Krieg und Frieden. Und wenn Unrecht geschehen ist, wir beraubt worden sind, dann haben wir das Recht, uns das zurückzuholen. Ob wir es denn dann tun? Das ist eine Frage, aber, wie man sieht. Aber Sie würden theoretisch sagen,